21. Ich ziele auf dich, Schnurrschall. Du bist der Herr Bimbo. Bimbo. Bimbo. Bimbo. Wir brauchen deine Anweisungen, oder wir kaufen dir die Rechte ab und experimentieren auf eigene Faust weiter. Der Markt ist heiß, wir brauchen das Material. Opium 400 darf nicht von Mitschritt, Warnow, Erschwindung, eher wir unseren Spitzenort haben. Dass die Komponenten unverträglich sind. Ich weiß nicht, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, aber du bist generell dafür verantwortlich. Ich habe die vorläufigen Zahlen. Sie lauten 346.799.283 zu 11. Und 67.366.355 zu 95.094.995. Das ist eine klare Sache, so funktioniert es in einer Billion Jahre nicht. Es nutzt Himmel. 23. Kati, du Arschloch. Irrtive, dass ich nicht lache. Ich will nicht zittern sehen. Du sollst von Strom zu Beben gebracht werden. Wir alle kriechen aus einer Muttersteckdose. Die Internetschlunze ist auf Tauchstation gegangen. Ich weiß nicht, ob das Ende der Kommunikation bedeutet. Vielleicht ist sie nur einkaufen gegangen, jedenfalls meldet sie sich nicht. Sie ist eine sexsüchtige Bananenpelle, glitschig wie ein Aal. Ekelhaftes Weibsbild. Wahrscheinlich ist sie in Wirklichkeit gar keine Frau, sondern ein fetter Kerl, der uns hier alle zum Besten hat. Diese beiden Robotlons machen mir zu schaffen, wie Elektroflöhe. Sie sind nicht mehr kontrollierbar und darum eine Gefahr. Wenigstens extrem lästig sind sie. Was wir machen sollen. Es ist eine Katastrophe, sozusagen. Opium 400 hat sich als neutral entpuppt und wir brauchen neue Anweisungen für den Kerker. Wenn ich aufgeschaltet bin, kannst du mich spüren. Faschisten. Ich mir die Adresse dieses Internetfaschisten und ich werde ihm ein lang elektrisches Sieglein in die Glatze rennen. Shh.